Gruppe aus dem Tartarus von Friedrich von Schiller. Horch! Wie Murmeln des empörten Meeres, wie durch hohler Felsenbecken weint ein Bach, stöhnt dort, dumpfig tief, ein schweres, leeres, qualgepresstes Ach. Schmerz verzerret ihr Gesicht, Verzweiflung sperret ihren Rachen fluchend auf. Hohl sind ihre Augen, ihre Blicke spähen bang nach des Kocytus Brücke, folgen tränend seinem Trauerlauf. Fragen sich einander ängstlich leise, ob noch nicht Vollendung sei? Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise, bricht die Sense des Saturns entzwei.